Der Teufelsangler und andere Monster der Tiefsee. Willkommen im Reich der Vogelspinnen und Würgeschlangen. Ich habe einen Tarnmantel. Der macht mich unsichtbar. Und unverwundbar. Das Wüten des Vulkans. Finger über Kreuz. Und auf einem Bein stehen. Das hilft. Opa Ottos Wunderwagen. Kinderhörspiel nach dem gleichnamigen Roman von Daniela Meisel. Die größte Angst von Oskar Olm war es, einem Tiefseemonster zu begegnen. Seine Schwester Olivia besaß ein Buch und auf dem Einband war das aufgerissene Maul eines Fisches zu sehen. Heraus ragten die schrecklichsten Fangzähne, die Oskar sich vorstellen konnte. Oh Mann! Mein Bruder ist so ein Schisser. Wenn ich ihn ein kleines bisschen ärgern will, dann brauche ich nur das Buch mit dem Teufelsangler in unserem Zimmer liegen zu lassen. Oder ich hol das von den Würgeschlangen und Zitterspinnen raus. Und er so, Olivia, bitte nimm das Buch weg, bitte. Aber eigentlich ist es egal, was ich ihm zeige oder erzähle. Dieser Angsthase zittert vor allem. Haifische. Untergeheult bei Vollmond. Dass uns das Benzin ausgeht. Und wir für immer auf der Autobahn wohnen müssen. Friedhöfe, Fledermäuse, Vulkanausbrüche. Giftige Wüstenschlangen. Schneefrieren. Sternschnuppen. Die Helme auf den Kopf fallen. In der Schule aufgerufen werden. Donald heulen. Hexen und Fahrschule. Dunkle Keller. Große Hunde. Grelle Blitze. Das macht unser Haus abbrennt. Dass uns nachts das Haus abbrennt. Ja, Oskar hatte beinahe vor allem Angst. Oh, und mit so einem Oberschisser muss ich mir das Zimmer teilen. Aber beschweren nutzt nichts. Olivia? Schon gar nicht bei Papa. Nimm ein bisschen Rücksicht, dein Bruder ist schließlich viel jünger als du. Damit war für Oskars Papa der Fall erledigt. Er sprach nicht über Oskars Angst. Nicht mit ihm und auch mit sonst niemandem. Viel lieber stellte er klare Regeln auf. Klare Regeln verhindern Streit. Leider waren Papas klare Regeln meist sehr unangenehm. Sie verboten zum Beispiel, dass man eine Taschenlampe mit ins Bett nahm. Wenn Oskar also in der Nacht aufs Klo ging, musste er im Dunkeln den Gang entlang tappen. Was mache ich nur, wenn da jetzt ein Monster hinter der Tür steht? Die Einzige, die Oskar verstand, war seine Mama. Sie hatte sich als kleines Mädchen selbst oft gefürchtet. In einer schrecklichen Gewitternacht erzählte sie Oskar davon. Er war zu ihr gekommen, weil er nicht schlafen konnte. Komm, ich koche dir einen Tee mit Honig. Der füllt deinen Bauch mit Wärme und die Angst hat keinen Platz mehr. Als sie am Küchentisch große Tassen mit dampfendem Tee vor sich hatten, fing Mama zum ersten Mal an, von ihrem Vater zu erzählen. Dein Papa ist mein Opa, oder? Genau. Und er war Forscher. Er hat überall auf der Welt Edelsteine, Tiere und Pflanzen gesammelt. Für ein Museum. Von einer seiner Reisen ist er dann aber leider nicht mehr zurückgekehrt. Wir haben alle so auf ihn gewartet. Deine Oma, deine Großtante, deine Urgroßeltern, alle. Am meisten aber habe ich auf ihn gewartet. Jeden Tag stand ich am Fenster und habe hinausgeschaut. Aber er kam nicht. Was kam, war die Angst. Die Angst, dass alle Leute, die weggehen, nie mehr zurückkommen. Du, Oskar, gestern habe ich ein Buch über Fledermäuse geschenkt bekommen. Oskar hatte einen Freund, Rudi. Was hältst du davon, wenn wir uns das zusammen anschauen? Schon im Kindergarten waren die beiden beste Freunde. Und jetzt gingen sie in die gleiche Klasse und immer gemeinsam zur Schule. Sind die nicht ziemlich gruselig, diese Fledermäuse? Nö, gar nicht. Ich finde sie süß. Außerdem, ich glaube, wenn du mehr über sie weißt, brauchst du auch keine Angst mehr vor ihnen zu haben. Oskar fand es toll, dass Rudi so viel wusste. Das kam daher, weil er so viel las. Oskars Schwester aber fand Rudi nur doof. Oh, dein Freund ist echt ätzend. Sitzt den ganzen Tag über seinen langweiligen Büchern. Die alte Brillenschlange. Es war ein Freitag, an dem das Schreckliche geschah. Rudi war krank. In der Pause saß Oskar allein in einer Ecke des Schulhofes. Er aß sein Brot und sah den anderen Kindern beim Spielen zu. Na, Oskar, alles schick? Irgendwann kam Leon. Lass mich in Ruhe. Oskar wusste, dass das nichts Gutes zu bedeuten hatte. Jetzt komm schon. Ich will dir was zeigen. Lass mich. Du willst mich sowieso nur ärgern. Ach Quatsch, wie kommst du da drauf? Hör mal, wenn du mitgehst, dann darfst du auch zu meiner Geburtstagsparty kommen. Echt? Alle Jungs der Klasse waren zu Leons Feier eingeladen. Alle bis auf Rudi und Oskar. Natürlich wollte er auch gerne bei der Party dabei sein. Also stand er auf und folgte Leon zum Hausmeisterschuppen. Guck mal, was ich hier hab. Den Schlüssel und? Mann, Oskar, das ist doch nicht irgendein Schlüssel. Das ist der Schlüssel vom Hausmeister. Wo hast denn den her? Berufsgeheimnis. Oskar wusste, dass der Hausmeister den Schuppen wie seinen Augapfel bewachte. Keiner durfte rein, weil er dort alle kostbaren Gartengeräte verwahrte. Schau mal. Hier, der Rasenmäher. Oskar kam neugierig näher. Alle Kinder fanden den Rasenmäher des Hausmeisters toll. Es war so eine Art Mini-Auto mit Lenkrad. Beim Mähen konnte man bequem draufsitzen und seine Runden drehen. Na los, komm schon rein und schau dich um. Aber das dürfen wir doch nicht. Hast du schon wieder Schiss oder was? Nein! Als Oskar in der Tür stand, gab Leon ihm von hinten einen Stoß. Hey, was soll denn das? Kannst du dir in Ruhe den Rasenmäher angucken? Oskar stolperte und fiel hin. Lass mich sofort hier raus! In der Hütte gab es kein Fenster. Es war stockfinster. Leon, bitte! Bitte lass mich raus! Guten Tag noch, Oskar. Ich hab Angst im Dunkeln. Oskar spürte sein Herz wild klopfen. Obwohl es kalt war im Schuppen, traten ihm Schweißperlen auf die Stirn. Sein Bauch fühlte sich an wie eine stachelige Kugel. Da hörte Oskar ein Scharren und Trippeln. Er zuckte zusammen. Dann ein leises Quietschen und Pfeifen. Etwas lief über seine Füße. Er schrie. Er schrie so laut er konnte, bis er keine Luft mehr bekam. Ja, du lieber Himmel, was machst du denn da auf dem Boden? Komm sofort da raus! Aber Oskar konnte nicht rauskommen. Er war vor Angst ohnmächtig geworden. Tja, körperlich ist der junge Kerl gesund. Der Schularzt untersuchte ihn, fand aber nichts Auffälliges. Vielleicht eine ausgeprägte Achluophobie? Eine was? Ja, weißt du, Kleiner, so nennen wir Ärzte es, wenn jemand Angst vor Dunkelheit hat. Am nächsten Tag bekam Oskars Mama einen Anruf von der Schuldirektorin. Oskar durfte eine Woche zu Hause bleiben, um sich zu erholen. Danach musst du aber wieder hin. Einverstanden? Oskar nickte. Er hatte nicht vor, jemals wieder in die Schule zu gehen. Aber eine Woche war lang. Genug Zeit, um sich zu überlegen, was er danach unternehmen würde, um daheim zu bleiben. Oh, nur wegen ein bisschen eingesperrt sein und einer kleinen Ratte muss er nicht in die Schule gehen? Das ist voll unfair. Komm, Olivia, lass ihn. Und wir beide gehen am Samstag in die Stadt und kaufen eine neue Reithose, okay? Aber die teure, mit den coolen Seitenstreifen. Ja, ja, ist gut. Am nächsten Morgen blieb Oskar also allein zu Hause. Ciao, mein Großer. Tschüss, Schisser. Versprich mir, dass du nur im Haus oder im Garten spielst, ja? Mach ich, Mama. Dein Frühstück steht hier unten auf dem Tisch, Schatz. Ich gehe jetzt. Tschüss. Ja, tschüss. Endlich Ruhe. So, was mache ich jetzt? Zähne putzen? Nee. Frische Sachen anziehen? Nee. Ich glaube, ich mache mir erstmal ein Schokobrot. Mit extra viel Schoko und extra wenig Brot. Dann spielte Oskar am Computer, was vormittags streng verboten war, und blätterte anschließend in Olivias topgeheimem Tagebuch. Die schreibt ja nur über Pferde. Stinkt langweilig. Oskar setzte sich auf sein Bett. Es war so still, dass er seinen eigenen Atem hörte. Oskar fand die Stille unheimlich. Ist da jemand? Vorsichtig blickte Oskar unter sein Bett. Aber da war nichts. Da ist doch jemand. Oskar rannte hinaus in den Garten, kletterte in sein Baumhaus und zog die Strickleiter rauf. Von dort aus hatte er alles im Blick. Wenn jemand aus dem Haus käme, würde er ihn sofort sehen. Oskar wartete. Aber nichts passierte. Vom vielen Beobachten wurde er ganz müde und schlief ein. Als Oskar erwachte, schaute ein fremder Mann zu ihm rauf. Er hatte eine Glatze, freundliche Augen und lächelte ihn an. Hallo, Oskar. Was machst du denn da oben? Woher wissen Sie, wie ich heiße? Das wäre ja ein Ding, wenn ich das nicht wüsste. Ich bin schließlich dein Großvater. Das glaube ich nicht. Der ist schon lange fort. Hier, ich habe ein Bild. Der ältere Mann streckte ihm ein Foto in Schwarz-Weiß nach oben. Um es zu nehmen, hätte Oskar jedoch sein schützendes Baumhaus verlassen müssen. Komm schon, ich tu dir nichts. Sieh dir das Foto einfach mal an. Schließlich besiegte Oskars Neugier die Angst. Er rutschte eine Astgabel tiefer und schnappte sich das Bild. Tatsächlich, der Mann auf dem Bild sieht Ihnen ähnlich. Das bin ja auch ich, nur eben in jung. Und das Mädchen neben mir ist deine Mama. Stimmt, sie hat das T-Shirt mit dem Dino an. Das kenne ich von anderen Fotos. Also wenn du mein Opa bist und noch lebst, warum bist du da nicht früher zurückgekommen? Mama ist deswegen oft traurig. Das tut mir leid. Na, das sollte es auch. Weißt du, ich wollte ja zurückkommen, aber mir ist jedes Mal was dazwischen gekommen. Und irgendwann war ich dann zu lange fort. Ich war sicher, mir würde niemand mehr verzeihen. Oskar dachte daran, wie er den Hasen Henry im Garten aus seinem Käfig gelassen hatte, was papamäßig streng verboten war. Henry war schnurstracks weggelaufen. Bis heute hatte Oskar sich nicht getraut, seinen Eltern zu sagen, dass er schuld an Henrys Verschwinden war. Ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Möchtest du vielleicht mal sehen, wo ich wohne? Ja, vielleicht. Dazu müsstest du aber ganz runterkommen. Oskar ließ zögerlich die Strickleiter runter. Als er vor seinem Großvater stand, sah er, dass dieser nur eine Hand hatte. Aus dem Ärmel seines Hemdes ragte ein Stumpf. Was ist denn mit deiner Hand passiert? Ach, das ist eine schreckliche Geschichte. Du würdest dich fürchten. Erzähl sie mir trotzdem. Tja, weißt du, ich war im indischen Dschungel unterwegs, auf der Suche nach einem seltenen Schmetterling. Den habe ich leider nicht gefunden. Stattdessen bin ich einem Tiger begegnet. Mein Begleiter wollte mir helfen und schoss mit seinem Gewehr auf ihn. Aber seine Finger zitterten dabei so vor Angst, dass er den Tiger verfehlte und meine Hand traf. Das tut mir leid. Ach, das ist schon lange her. Komm, ich zeig dir jetzt mein Zuhause. Auf der Straße parkte ein Auto mit einem Anhänger. Es war ein mit Tieren und Pflanzen bunt bemalter Wohnwagen. Oskar sah Tiger, Löwen, Giraffen, Kängurus und Krokodile. Außerdem Kakteen, Dschungelpflanzen mit bunten Blüten und überall Lianen. Dazwischen hatte jemand drei Worte geschrieben. Opa Ottos Wunderwagen. Hast du den Anhänger selbst bemalt? Ja, Oskar. Eine Hand habe ich ja noch. Aber jetzt sag doch mal, woher weißt du eigentlich, wie ich heiße? Nun ja, als Forscher finde ich natürlich Dinge heraus. Ich weiß auch, dass deine Schwester Olivia heißt. Bäh. Die dumme Ziege ärgert mich immer. Ach, das ist ganz normal bei Geschwistern. Komm rein, ich mach dir erstmal eine Zitronenlimonade. Von außen war der Anhänger nicht größer als ein gewöhnlicher Zirkuswagen. Im Inneren aber war er riesig wie ein Schloss. Das gibt's doch nicht. Die Wände, die Möbel und die Teppiche eines jeden Zimmers hatten eine andere Farbe. Es gab eine gelbe Küche, ein grünes Wohnzimmer, eine rote Garderobe und ein blaues Bad. Im ersten Stock befand sich ein violettes Schlafzimmer und ein orangefarbenes für Gäste. Vom Gang aus führte eine Rutsche in den Keller. Dort stand ein Schaukasten mit Skeletten, Edelsteinen und alten Münzen. Hast du die alle gesammelt? Höchstpersönlich. Jeder Raum des Wunderwagens besaß ein Fenster. Davor wuchsen die Pflanzen, die Opa Otto auf die Außenwände des Wagens gemalt hatte. Und die Tiere wanderten zwischen ihnen umher. Oskar rannte zur Wohnwagentür und riss sie auf. Draußen sah alles aus wie zuvor. Keine Spur von fremden Pflanzen oder Tieren. Den Wagen habe ich von einem Zauberer gekauft, der für einen Zirkus arbeitete. Ich verstehe das nicht. Ich sag doch, es ist ein Wunderwagen. Opa Otto ging in die Küche und zog aus einem eben noch leeren Obstkorb 3 Zitronen. Daraus machte er eine Limonade, die süß und sauer zugleich schmeckte. Beim Trinken kribbelte sie auf Oskars Zunge, als würden kleine Perlen darauf rollen. Mmh, ist die lecker. Die beste der Welt. Dein Wagen gefällt mir sehr. Das freut mich. Aber sag mal, Oskar, solltest du um diese Zeit nicht in der Schule sein? Ach, da gehe ich nicht mehr hin. Warum denn nicht? Die Kinder aus meiner Klasse ärgern mich immer. Nennen mich Zitterspinne und so. Aha. Bloß, weil ich mich so oft fürchte. Weißt du, meistens hat man Angst vor Dingen, die man nicht kennt. Sobald man aber ein bisschen was über sie weiß, kommen sie einem oft gar nicht mehr so schrecklich vor. Das sagt mein Freund Rudi auch. Oh, ich glaube, ich muss jetzt nach Hause. Mama kommt gleich zurück. Wenn sie mich nicht findet, macht sie sich Sorgen. Ist wohl besser. Willst du nicht mitkommen? Sie würde sich bestimmt riesig freuen. Ich weiß nicht. Sie verzeiht dir bestimmt. Es ist schon so lange her. Kann ich dich wieder mal besuchen? Ah, gern. Aber der Wunderwagen muss unser Geheimnis bleiben. Versprochen? Versprochen. Bevor Oskar ins Haus ging, drehte er sich noch einmal um. Doch der Wunderwagen war fort. Ob sich Oskar die ganze Geschichte nur eingebildet hatte? Beim Essen war Oskar sehr still. Sag mal, Oskar, ist was? Nö. Wieso? Mit dem ist doch immer was. Olivia. Mama, Hat dir dein Papa manchmal Zitronenlimo gemacht, als du klein warst? Was ist das denn für eine blöde Frage? Olivia, bitte, jetzt lass es doch mal. Wie kommst du denn auf einmal auf deinen Großvater? Nur so. Ja, Papa hat mir früher tatsächlich Zitronenlimonade gemacht. Ah, es war sogar die beste der Welt. Weißt du, manchmal wäre ich froh, wenn ich eine Erinnerung an ihn hätte. Ich meine, kein Foto, sondern etwas, das er gern hatte. Das könnte ich dann immer bei mir tragen. Nach dem Essen klemmte sich Oskar die Übungen unter den Arm, die Mama nach dem Unterricht bei seiner Lehrerin abgeholt hatte. Ich mach mal Hausis! Im Zimmer schmiss Oskar den Stapel auf seinen Schreibtisch. Als er nach einem Bleistift greifen wollte, sah er das aufgerissene Maul des Teufelsanglers. Oskar blickte in das schwarze Loch. Edge, jetzt bist du alleine mit dem Monster! Olivia warf die Kinderzimmertür von außen zu und stemmte sich dagegen. Mach sofort die Tür auf! Ich will hier nicht alleine sein! Oskar schielte zum Schreibtisch. Lass mich hier raus! Das Maul des Teufelsanglers schien genau auf ihn zuzukommen. Olivia, bitte! Olivia, hör auf, deinen schuld. Komm her, mein Schatz. Du brauchst keine Angst zu haben. Ihr sollt mich alle in Ruhe lassen. Lass mich in Ruhe. So schnell er konnte, rannte Oskar zu seinem Baumhaus, kletterte hoch und hockte sich in seine Lieblingsecke. Lange saß er so da. Als seine Beine zu kribbeln und zu zwicken anfingen, stand er auf und schaute aus dem schmalen Fenster. Ein Auto mit Anhänger fuhr gerade vorbei. Wollen wir eine Runde fahren? Oskar kletterte die Strickleiter runter und rannte zur Straße. Er war froh, in den Wunderwagen einsteigen zu können. In der Küche bereitete Opa Otto gerade zwei Gläser Limonade zu. Hat dich deine Schwester wieder geärgert? Weißt du, Oskar, Olivia ist kein kleines Mädchen mehr. Sie ist groß geworden. Ich glaube, wenn sie ein eigenes Zimmer hätte, würdet ihr euch bestimmt weniger streiten. Vielleicht könnte sie ins Arbeitszimmer ziehen. Ah ja? Meine Eltern benutzen es kaum. Ach, das ist doch eine gute Idee. Zumindest wären dann ihre beknackten Monsterbücher nicht mehr um mich rum. Wovor hast du eigentlich am meisten Angst? Vor dem Teufelsangler. Der hat so ein riesiges Maul. Das trifft sich gut. Weißt du, die Tiefsee wollte ich immer schon mal bereisen. Dazu bräuchtest du aber ein U-Boot. Meinst du? Schau mal aus dem Fenster. Oskar sah hinaus. Er riss die Augen auf. Der Wunderwagen schwamm im Meer. Das Fenster stand zur Hälfte unter Wasser. Wir sinken und ertrinken. Du brauchst keine Angst zu haben. Das hier ist der Wunderwagen. Oskar sah bunte Fischschwärme vorüberschwimmen. Ein kleiner Krake versteckte sich unter einem Korallenstock. Ein Rochen schwebte lautlos vorüber. Was heult denn da so? Das sind Wale. Sie können sich mit ihren Stimmen über viele Kilometer hinweg unterhalten. Oskar drückte die Nasenspitze und beide Hände an das Glas, um alles ganz genau zu sehen. Der Wunderwagen sank dabei immer tiefer. Plötzlich glitt ein riesiger, dunkler Körper vorbei. Oskar zuckte zurück. Ein Hai! Er ist riesig! Er kann uns verschlucken! Weißt du, es gibt sehr viele Arten von Haien. Ganz wenige davon sind gefährlich für uns. Umgekehrt töten die Menschen aber jedes Jahr Millionen Haie, machen Steaks oder Haifischflossensuppe aus ihnen. Und ihre Zähne baumeln als Anhänger an Silberkettchen. Haie müssen sich also viel mehr vor uns fürchten, als wir vor ihnen. Und was ist das? Vor dem Fenster schwamm ein Wesen vorbei, an dessen Körper schillernde, in allen Farben leuchtende Funken entlang liefen. Eine Rippenqualle. Sie lebt nur in der Tiefsee. Und weil es hier unten kein Licht mehr gibt, leuchtet sie eben selbst. Sie ist wunderschön. Übrigens kannst du da vorne einen Teufelsangler sehen. Oskar fühlte seine Beine weich werden. Das Monster war nur wenige Meter von ihnen entfernt. Gleich würde es sein schwarzes Maul aufreißen und den Wunderwagen samt Oskar und Opa Otto in sein Inneres saugen. Oskar starrte genau in den Schlund des schrecklichen Untiers. Er sah unzählige Fangzähne. Und darüber baumelte das seltsame Locklicht. Aber auf einmal musste Oskar grinsen. Der ist ja nicht mal so groß wie ein Fußball. Richtig. Und vor diesem Winzling habe ich solche Angst gehabt. Draußen wurde es hell. Das Wasser rann die Fensterscheiben hinunter. Oskar sah hinaus. Die Sonne schien ins Fenster, hinter dem jetzt wieder die Straße und der Garten lagen. Nun aber rasch nach Hause. Deine Eltern warten sicher schon auf dich. Oskar nickte verwirrt. Danke und bis bald. Als Oskar nach dem Essen ins Kinderzimmer ging, nahm er das Buch mit dem Teufelsangler in die Hand. Vorsichtig berührte er die abgebildeten Fangzähne mit dem Zeigefinger. Nichts geschah. Zufrieden stellte er das Buch ins Regal. Am nächsten Morgen blinzelte Oskar nur kurz unter der Decke hervor, als der Wecker läutete. Das ist voll ungerecht. dass der schon wieder nicht zur Schule muss. Los, Livi, ab ins Bad. Und du, Oskar, hab keine Angst. Ich komme heute früher von der Arbeit, damit du nicht so lange allein bist. Ist nicht nötig, Mama. Bist du sicher? Ja. Gut, mein Großer. Dann komme ich nochmal. Ist gut. Als Mama das Haus verlassen hatte, hörte Oskar ein Klopfen unten an der Terrassentür. Er rannte ins Erdgeschoss. Vor der Tür stand sein Opa. Opa! Hast du schon jemals einen echten Vulkanausbruch erlebt? Nein. Na dann los! Der Ausbruch wartet nicht auf uns. Als Oskar den ersten Schritt in den Anhänger machte, spürte er schon ein Rumpeln unter seinen Füßen. Er sah aus dem Küchenfenster. Der Wunderwagen rollte einen steilen Abhang hinauf. Entschuldige, aber so eine Fahrt auf den Gipfel ist keine Spazierfahrt. Sind wir wirklich auf einem Vulkan? Jawohl. Je höher der Wunderwagen auf den Berg kletterte, desto rauchiger wurde es. Aus unsichtbaren Spalten und Ritzen stieg heißer Dampf auf. Der Berg sah aus wie ein abgeschnittener Kegel. Dünne Lavaströme flossen an seinen Seiten herab. Verbrennt die heiße Lava nicht unsere Reifen? Zauberreifen! Komm lieber mit, wir sehen nach, wann der Vulkan ausbricht. Wie machen wir das denn? Dazu müssen wir in den Keller. Der Großvater ging zur Rutsche und sauste in einem großen Bogen ins Untergeschoss. Los, Oskar, komm! Oskar folgte ihm. Unten stand neben unzähligen Apparaten ein seltsames Gerät. Es bestand aus einer Eisenplatte und einem gebogenen Stab. An dem Stab hing eine Eisenkugel mit einem Stift. Was ist das denn? Ein Seismograph. Der misst die Erschütterungen des Bodens. Oskar beobachtete gespannt den Stift. Der kritzelte feine, immer stärker gezackte Linien auf das Papier. Oho, ich dachte, wir hätten mehr Zeit. Los, schnell nach oben! Oben rannte Oskar sofort zum Küchenfenster. Der Wunderwagen rollte mit rasender Geschwindigkeit den Berg hinab. Halt dich fest! Lavafunken sprühten aus dem Krater. Gesteinsbrocken wurden in die Luft geschleudert. Rauchwolken stiegen auf. Feuerströme ergossen sich über den Berghang. Ein riesiger Felsbrocken rollte auf sie zu. Das geht nicht gut! Oskar kniff die Augen fest zu. Als er sie wieder öffnete, parkte der Wunderwagen hinter dem Haus. Ich glaube, es ist spät geworden, Oskar. Ich will nicht, dass sich deine Mama meinetwegen Sorgen um dich macht. Ich bring dich zur Tür. Danke. Bis morgen, Opa. Am Nachmittag saß Oskar an seinem Schreibtisch und holte alle seine Hausaufgaben nach. Er wollte Mama beweisen, dass er sehr gut auch ohne die Schule auskommen konnte. Nein, Olivia, kannst du bitte leise singen? Ich muss mich konzentrieren. Mann, hält endlich den Schnabel. Ich hüpp keinen Schnöbel, du Dödel. Selber, lachen alle Kälber. Was ist denn hier schon wieder los? Der Blödmann stänkert dauernd rum, obwohl ich überhaupt nichts gemacht hab. Ha, ha, ha. Die ganze Zeit singt die blöde Kuh. Und ich kann meine Hausis nicht machen. Oh, gar nicht wahr. Der Angsthase ist schuld. Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. Olivia. Eigentlich hätte Oskar wütend auf Olivia sein müssen. Aber er erinnerte sich daran, was Opa Otto ihm gesagt hatte. Mama, was hältst du davon, wenn Livi ein eigenes Zimmer bekommt? Was? Sie ist doch schon so groß. Ja, das ist ausnahmsweise mal eine super Idee von Oskar. Ich bin doch wirklich schon alt. Wenn ich es mir recht überlege. Ja, ist doch gut. Das Arbeitszimmer benutzen wir nur selten. Eben. Ihr würdet euch dann bestimmt weniger streiten. Also wenn ihr euch jetzt vertragt, dann bespreche ich das mal mit Papa. Oskar, du bist der beste Bruder der Welt. Könnte sein. Am Abend war es beschlossene Sache. Olivia würde schon am Wochenende ins Arbeitszimmer ziehen. Das hatte zur Folge, dass sie am nächsten Morgen ohne zu maulen zur Schule ging, während Oskar sich nochmal die Decke über den Kopf zog. Als er aufwachte, stand der Wunderwagen schon hinter dem Haus. Wie der Blitz zog sich Oskar an und sauste hinaus. Hast du dir schon die Zähne geputzt? Ich hab dir Zuckerstangen aus Schweden mitgebracht. Die darf man nur mit sauberen Zähnen schlecken. Kann ich das nicht im Wunderwagen machen? Ich glaube, das geht. Also hopp, ab ins Bad. Boah, das ist ja riesig. Größer als unsere Turnhalle. Und die Wanne ist so lang und breit wie ein Swimmingpool. Du hast ja sogar ein kleines Sprungbrett. Hier, deine Zahnpasta. Die Zahnpasta schmeckte herrlich nach Schokoladencreme. Oskar wollte gar nicht mehr mit dem Putzen aufhören. Komm, das reicht. Lass uns lieber schwimmen gehen. Opa Otto sprang als erster vom Sprungbrett. Er schlug einen doppelten Salto mit halber Schraube. Oskar war begeistert. Er selbst wippte ein paar Mal vorsichtig auf dem Brett auf und ab. Dann hüpfte er gerade wie ein Bleistift ins Wasser. Es war angenehm kühl. Fast ein wenig zu kühl, fand Oskar. Ist dir kalt? Ein bisschen schon. Na, das können wir ändern. Als Oskar zum Beckenrand schaute, war das Badezimmer verschwunden. Die Wanne hatte sich in einen kleinen See verwandelt. Er lag mitten in der Wüste. Ein paar Palmen wuchsen am Ufer. Dahinter erstreckten sich unzählige Dünen. Auf einer bewegte sich etwas. Eine Schlange. Bleib einfach im Wasser. Die Sandfieber will bestimmt nicht nass werden. Opa Otto fasste sich an die Stirn. Ich Schussel, ich hab dir doch Zuckerstangen versprochen. Er zog eine trockene Stange aus der kleinen Tasche seiner Badehose. Na dann, guten Appetit. Die Stange schmeckte herrlich. Oskar machte die Augen zu und schleckte andächtig. Als er sie wieder öffnete, hatte sich alles um ihn herum verwandelt. Der See, die Dünen, die Palmen, alles war verschwunden. Es war ganz dunkel. Hier, nimm die Stirnlampe. Mit klopfendem Herzen sah Oskar sich im Lichtkegel um. Sie schienen in einer Höhle zu sein, deren Wände Meter hoch waren. Von der Decke hingen lange Steinzapfen. Tropfsteine. Sie brauchen ungefähr 100 Jahre, um einen Zentimeter zu wachsen. Was war denn das da? Eben über meinen Kopf. Eine kleine Fledermaus. Guck mal, da vorne hängt noch eine. Oskar richtete den Strahl seiner Stirnlampe auf eine Felsspalte an der Decke. Dort hatte sich eine Fledermaus mit ihren Krallen festgehakt. Die Flügel waren vor ihr Gesicht geschlagen. Sie hing kopfüber und schlief. Oskar hatte beinahe Lust, sie zu streicheln. So friedlich sah sie aus. Sind alle Fledermäuse so winzig? Es gibt auch größere. Die weiße Gespensterfledermaus zum Beispiel, die wird ungefähr so lang wie dein Unterarm. Opa Otto nahm Oskar an die Hand. Immer tiefer gingen sie in die Höhle hinein. Sie stiegen bergauf und bergab, bogen mal nach links, mal nach rechts. Sie kletterten über Felsbrocken und zwängten sich durch enge Spalten. Weißt du auch den Weg zurück? Vertraue mir, Oskar. Und dir. Als sie um die nächste Ecke bogen, sahen sie in der Ferne ein Licht. Sie gingen schnurstracks darauf zu und standen wieder in der Küche. Willst du noch eine Limonade? Danke, aber ich glaube, ich muss jetzt los. Bist du morgen wieder da? Klar. Darf ich wiederkommen? Sehr gern. Oskar wollte den Wunderwagen wieder und wieder besuchen. Seine Mama sollte bloß nicht auf die Idee kommen, ihn zurück zur Schule zu schicken. Als er die Wagentür öffnete, erstarrte er. Was hast du denn? Da sitzt... Was? Meinst du die kleine Spinne da? Die hat ein Kreuz auf dem Rücken. Deswegen nennt man sie ja auch Kreuzspinne. Aber die ist giftig. Das schon, aber für uns nicht tödlich. Der Biss einer Kreuzspinne tut nicht mal so weh wie der Stich einer Biene. Außerdem sind Spinnen kein bisschen angriffslustig. Du kannst also einfach an ihr vorbei. Aber pass auf, dass du ihr nicht das Netz zerstörst. Sie hatte viel Arbeit damit. Oskar schob sich ganz langsam am Netz vorbei. Die Spinne behielt er vorsichtshalber fest im Auge. Als er draußen war, blickte er sich nochmal um. Tatsächlich. Das Netz sah im Gegenlicht wunderschön aus. Ein fein gewebtes Kunstwerk aus zarten Fäden. An diesem Abend übernachtete Olivia bei einer Freundin. Vor dem Einschlafen kam Papa noch mal rein. Er setzte sich an die Bettkante und streichelte Oskars Kopf. Weißt du, Papa, ich würde gern mal mit dir in eine Höhle gehen. Hast du denn keine Angst im Dunkeln? Es gibt doch Taschenlampen. Und was ist mit den Fledermäusen? Ach, die sind doch so winzig. So, so? Na, dann machen wir das doch bald mal. Ich kenne eine ganz tolle Höhle mit Tropfsteinen und einem unterirdischen See. Cool. Und jetzt schlaf gut, mein großer Höhlenforscher. Oskar träumte von einer riesigen Höhle. Mit seinem Papa sauste er eine gewaltige Rutsche hinab. An der Decke über ihnen hingen unzählige Fledermäuse, die Oskar freundlich zuzwinkerten. Die Rutsche endete in einem großen See. Willst du noch mehr Eiswürfel, Oskar? Nein, danke. So schmeckt die Limo am besten. Oskar schaute aus dem Fenster. Er sah, wie sich draußen ein kleiner Affe von Liane zu Liane schwang. Dahinter erschien ein größerer Affe. Er sperrte sein Maul auf und zeigte seine spitzen Eckzähne. Der kleine Affe erschrak. Du, Opa, Hast du eigentlich auch manchmal Angst? Natürlich. Jeder Mensch hat manchmal Angst. Erwachsene genauso wie Kinder. Die Großen fürchten sich nur vor anderen Dingen. So wie du? Davor, dass Mama dir nicht verzeiht? Weißt du, Oskar, Angst ist sogar wichtig. Hä? Verstehe ich nicht. Sie schützt uns davor, gefährliche Dinge zu tun. Aber je mehr man über eine Sache weiß, desto besser kann man ihre Gefährlichkeit einschätzen. Man braucht da nur noch so viel Angst zu haben, wie unbedingt nötig. Oskar dachte an den Teufelsangler, den Vulkanausbruch, die Kreuzspinne und die Fledermäuse. Ich glaube, du hast recht. Und was machen wir heute? Was hältst du von Schlittenfahren? Plötzlich wölbte sich über ihnen eine Kuppel aus Eisblöcken. Sie waren in einem Igloo. Erst jetzt bemerkte Oskar, dass er, genau wie Opa Otto, Fellstiefel, Mütze und Mantel trug. Vor dem Iglu wartete ein Hundeschlitten. Hey, halt dich gut an mir fest! Sie sausten durch die Winterlandschaft. In der Ferne erhoben sich weiße Berge. Der Fahrtwind blies Oskar ins Gesicht. Das macht Spaß, Oskar, was? So fuhren sie eine ganze Weile lang über eine riesige, zugefrorene und schneebedeckte Wasserfläche. Plötzlich hielt Opa Otto an. Hier ist die Eisdecke dünn. Wir können ein Loch hineinbohren und darin fischen. Und wenn wir einbrechen? Keine Sorge. Hier, du darfst zuerst versuchen, einen Fisch zu fangen. Das kann ich nicht. Doch, du musst nur stillhalten. Nach einer Weile zupfte etwas an der Angel. Da! Der Schwimmer verschwand unter der Wasseroberfläche. Warte! Jetzt zieh! Oskars Hände umklammerten die Angel fest. Mit Schwung zog er den Fisch aus dem Eisloch. Sie brieten ihn auf einem kleinen Gaskocher. Er schmeckte herrlich. Oskar blickte in das dunkle Eisloch. Er hätte gerne gewusst, wie tief das Meer unter seinen Füßen war und welche Tiere darin schwammen. Wale, Robben, Eishaie vielleicht. Als Oskar zu seinem Großvater blickte, saß dieser auf der Couch. Auch er selbst befand sich im Wohnzimmer des Wunderwagens. Er zog sich Mütze und Schal aus. So langsam gewöhnte er sich an die Eigenheiten des Wagens. Oskar, hast du eigentlich einen Glücksbringer? Nicht so richtig. Mama und Papa haben mir mal einen geschenkt. Aber der gefällt mir nicht. Warum? Ich denke, dir würde einer gut tun. Ich zum Beispiel habe diesen hier. Was ist das? Eine Tigerkralle. Ich trage sie immer bei mir. Wenn ich mich fürchte, nehme ich sie einfach in die Hand. Das hilft. Opa Otto stand auf und streichelte Oskar über den Kopf. Du bist ein tapferer Junge, Oskar. Mutiger als ich. Du wirst schon sehen. Und jetzt komm, ich bring dich heim. Du kommst mit? Gemeinsam gingen sie zur Tür. Oskar ging vor. Als er sich umdrehte, war der Wunderwagen weg. Das Wochenende kam. Oskar war traurig, dass alle daheim waren und er sich nicht zu Opa Otto schleichen konnte. Am Samstag erledigten sie Olivias Umzug. Das war eine Menge Arbeit. Doch weil alle mithalfen, ging es schneller als gedacht. Zur Belohnung gehen wir heute Abend alle ins Kino. Und dazu gibt's Popcorn und Cola. Auch am Sonntag hatte Oskar keine Zeit, über Opa Otto nachzudenken. Sie machten einen Ausflug zum Wochenendhäuschen von Papas Chef. Es stand am Waldrand, direkt am See. Wer zuerst am See ist, hat gewonnen. Du hast eh keine Chance gegen mich. Das wollen wir mal sehen. Hey, warte, wir müssen gleichzeitig loslaufen. Komm doch, du lahme Schnecke. Erst als Oskar am Abend in seinem Bett lag, fiel ihm sein Opa wieder ein. Was dieser wohl in der Zwischenzeit unternommen hatte? Vielleicht war er nach Afrika gereist, um Elefanten, Löwen und Krokodile zu beobachten. Oder er hatte in Indien einen richtigen Fakir auf seinem Nagelbrett besucht. Mit diesen Gedanken schlief Oskar ein. Du bist ein tapferer Junge. Ich wollte ja zurückkommen. Hallo, Oskar. Oskar. Na dann los. Was machst du denn da? Ich bin schließlich dein Großvater. Stattdessen bin ich einem Tiger begegnet. Ich wollte ja. Ja, Oskar. Na dann los. Hey. Lass schon sehen. Guten Morgen, du alte Schlafmütze. Oh, Mama. Rudi ist schon da. Er ist heute etwas früher gekommen, damit es dir leichter fällt, wieder in die Schule zu gehen. Oskar überlegte. Eigentlich wollte er gar nicht in die Schule zurück. Aber als Rudi zur Tür hereinschaute, Hi, Oskar. Merkte er, wie sehr er seinen Freund vermisst hatte. Auf einmal fehlte ihm sogar seine Lehrerin. Er dachte an den Sportunterricht und die Vorlesestunde. Beides mochte er besonders gerne. Also gut, ich komme mit. Am Gartentor blieb Oskar plötzlich stehen. Wart mal kurz, Rudi. Ich bin gleich wieder da. Oskar lief in den hinteren Teil des Gartens. Der Wunderwagen war nicht da. Auch auf der Straße stand er nicht. Oskar senkte enttäuscht den Kopf. Dabei fiel ihm ein kleiner Gegenstand im Gras auf. Er hob ihn hoch. Es war eine Kralle. Sie sah genau wie die eines Tigers aus. Mein neuer Glücksbringer. Als Oskar und Rudi in das Klassenzimmer kamen, sprang Leon auf. Da ist ja unsere Zitterspinne wieder. Leon hielt Oskar das Bild von einer selbstgemalten Ratte vors Gesicht. Sie hatte rote Augen. Spitze Eckzähne und einen langen Schwanz. Sieh mal, Angsthase, die ist für dich. Oh, danke, Leon. Oskar nahm Leon das Blatt weg, ging langsam zum Papierkorb und warf es hinein. Komm, Rudi, setzen wir uns hin. Oskar griff in seine Hosentasche und berührte die Tigerkralle. Danke, Opa. Als Oskar von der Schule wieder nach Hause kam, war Mama schon da. Hast du heute früher Schluss gemacht? Ja, ich wollte da sein, wenn du aus der Schule kommst. Wie war's? Gut. Mehr nicht? Nö, wieso? Beim Fußball in der Pause habe ich diesmal mitgespielt. Aha. Ich habe sogar ein Tor geschossen. Toll. Und ich habe was für dich, Mama. Na, da bin ich aber mal gespannt. Was denn? Mach die Augen zu und gib mir deine Hand. Hier. Oh, das ist doch eine Tigerkralle. Ich glaube, mein Papa hatte auch so eine. Echt? Ja, die hatte er immer bei sich. Aha. Das ist sehr lieb von dir, Oskar. Danke. Und ich kann mir ja einfach vorstellen, sie wäre von ihm. Okay, ich gehe dann mal hoch. Bevor sich Oskar an seinen Schreibtisch setzte, holte er noch das Buch vom Teufelsangler aus Olivias Zimmer. Der Teufelsangler bewohnt die Tiefen der Meere. Charakteristisch für diese Tiere ist der leuchtende Scheinköder am Kopf. Mit ihm lockt der Tiefseefisch seine Beute an. Die Weibchen werden bis zu 23 cm lang. Die Männchen erreichen dagegen oft nur eine Größe von 4 bis 5 cm. Und vor diesen 5 cm hatte ich so eine Angst. Oskar? Leon ist am Telefon. Er fragt, ob du heute Nachmittag mit zum Fußballspielen kommst. Leon? Echt? Sag ihm, ich hab keine Zeit. Opa Ottos Wunderwagen. Kinderhörspiel von Daniela Meisel. Oskar, Pepe Trebs. Opa Otto, Mogens von Gado. Erzählerin, Sascha X. Olivia, Elisabeth Junke. Mutter, Barbara Stollhans. Vater, Martin Rentsch. In weiteren Rollen, Henna Drescher, Leo Fuhrmann, Simon Koch und Michael Lucke. Sowie Schülerinnen und Schüler der Klasse 3C der Diesterweg-Schule in Frankfurt. Besetzung, Cordula Huth. Ton und Technik, Roland Grosch und André Buscharep. Aufnahmeleitung Christoph Müller, Musik Peter Keitzer, Hörspielbearbeitung und Regie Robert Schön. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2014. Redaktion und Dramaturgie Gudrun Hartmann.